na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Viele fragen sich, warum mein Tricky nicht bei Nacht sieht, aber dafür eine Fledermaus auf jeden Dach stieg. Ich für ein Doppelleben hab kein Bock, es zu bereden, oder doch, ach egal, ich kann es noch beheben. Also, ich kann alles, ich bin Batman und Bruce Wayne. Hallo Superman, ich hatte Sex mit deiner Lois Lane. Meine alte Seifenkiste braucht das Batventil. Schwarz ist der Lack, zack, haben wir das Batmobil. Scheiß auf Robin, denn ich mach den Batjob allein, und das Batgirl kriegt den Batcock beim Mondschein. Alle fragen sich, wieso ich Joker, denn ich töte ganz einfach seine Harley Quinn. Sie trötet meine Flöte, und wenn er gefangen ist, dann komm ich ihn besuchen. Er macht einen Witz und wir trinken auf die Huren. Mit gelaunter Miene schlender ich zur Zelle, um die Mieze zu besuchen, lecke dann an ihrem Felle. Ich steige in mein Batcape und dann reitet mich mein Batbabe. Ich fighte nachts auf dem Dach, wie ich's mach. Diese Kraft krieg ich von meinem Batsteak. Befreie als Laie diese Stadt von wannabe Gangstern und teile auf dreiste Art und Weise mit, dass ich Fans hab. Die süße Catwoman ließ mich nicht ans Leder. Wegbomben wollte ich sie, doch sie wollte weder ihre Krallen stutzen oder sich beschmutzen und sich nicht wieder putzen. Doch ich wollte sie anstupsen, aber dann fiel mir ein, es gibt ja noch Poison Ivy. Ein Blick hinein, sie ist rein und enttäuschte nie. Beim Vorbeigehen hielt ich mal an, unterhielt mich noch dann mit dem Two-Face ganz lang. Und beide warnten mich, ich sollte sie nicht küssen, sonst würde mich der Tod durch ihre Lippen gleich begrüßen. Aber scheiß drauf, yeah, so kam dieser Scarecrow. Sagte er, sei gut zu Vögeln, sorry, ich bin hetero. Plötzlich hörte ich diesen Bane, sagte endlich muss ich diese Gitterstäbe nicht mehr sehen. Kann ich verstehen, es ist arg hier zu weilen. Wer mich nicht schlägt, kommt nach Arkham Asylum. Ich steige in mein Batcape und dann reitet mich mein Batbabe. Ich fighte nachts auf dem Dach, wie ich's mach. Diese Kraft krieg ich von meinem Batsteak. Befreie als Laie diese Stadt von wannabe Gangstern und teile auf dreiste Art und Weise mit, dass ich Fans hab. Die Größe der Verpackung, Alfred, sagt doch ehrlich rein gar nichts über die Qualität des Inhalts aus. Jetzt bist du zynisch, Robin. Irren ist für Menschen. Wiedersehen, meine Herrschaften. Robin und ich müssen wieder unseren unerbittlichen Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Oh, ich bin Batman. Oh, ich bin Batman. Oh, ich bin Batman.